Die magische Welt des Glaubens. Я не буду говорить про белую или черную магию. Ich werde jetzt weder über die weiße noch über die schwarze Magie reden. Если ты разочаровался, извини. Wenn du dich jetzt enttäuscht hast, dann sorry, tut mir leid. Да, но я говорю это в том смысле, как это обычно употребляется. Магический – это таинственный. Also ich spreche in dem Sinne, dass es magisch ist, aber dass es auch geheimnisvoll ist. Магisch bedeutet geheimnisvoll, okay? Genau. И поэтому я так назвал тему. Deswegen habe ich so mein Thema genannt. Люди часто говорят такую вещь. Die Menschen sprechen oft so eine Sache Покажи aus. Покажи мне чудо, и я поверю. Zeige mir ein Wunder und dann werde ich glauben. Но на самом деле все наоборот. Aber tatsächlich ist das alles andersrum. Сперва ты веришь. Zuerst glaubst du, потом видишь чудеса. Und dann siehst du die Wunder. И еще говорят, я верю только в то, во что я, ну, что я вижу. Und noch spricht man so, ich glaube nur an das, was ich sehe. Но это не вера. Aber das ist kein Glaube. Это просто знание. Das ist einfach nur das Wissen. Да, то, что ты видишь, тебе не надо верить. Also das, was du siehst, daran musst du nicht glauben. Наоборот, вера видит. Umgekehrt, der Glaube sieht. То есть человек видит то, во что он верит. Also der Mensch sieht das, woran er glaubt. Ага. Думаем? Wir glauben, wir denken jetzt nach. Вера имеет глаза. Ein Glaube hat Augen. Вера имеет глаза. Glaube hat Augen. Ну, ты слышал выражение «у страха глаза велики». Du hast bestimmt schon so eine Aussage gehört, dass die Angst große Augen hat. Да, это так. Das ist tatsächlich so. Почему так говорят люди? Wieso sagen die Menschen so darüber? Когда у человека страх, wenn der Mensch Angst hat, он видит то, что даже не бывает. Er sieht sogar das, was sogar nicht da ist. А он очень боится, и поэтому ему кажется это огромным. Er hat so eine Angst, dass alles ihm riesig erscheint. Но вера имеет другой взгляд. Aber der Glaube hat einen anderen Blick. Но он тоже видит. Aber er sieht auch. Смотри, страх видит. Schau her, Angst sieht. Страх – это негативная вера. Aber Angst ist ein negativer Glaube. Страх – это тоже вера, да? Denn Angst ist ja auch ein Glaube. Часто не оправдывает себя вообще. Oftmals rechtfertigt sich das gar nicht. 90% проблем, которые люди думают, что они имеют, они их не имеют. 90% der Probleme, was die Menschen denken zu glauben, haben sie gar nicht. Это просто их Einstellung. Das ist einfach ihre Einstellung der Situation. Это восприятие ситуации. Das ist das Empfinden der Situation. То есть вера, она видит. Also der Glaube sieht. Давид, он видел Голиафа и смотрел на него как на мишень большую. David hat den Goliath sich so angeschaut und hat ihn als Zielscheibe gesehen. Große Zielscheibe ist leicht zu treffen. Потому что ее можно легко да. попасть. Да. А все остальные, они смотрели на него как на огромного монстра. Und alle anderen haben ihn angeschaut als ein Riesenmonster. Потенциальная опасность для жизни. Eine potenzielle Gefahr für das Leben. То есть один видел верою. Also der eine hat das mit Glauben angeschaut. Остальные смотрели страхом. Und die restlichen durch die Angst. Один и тот же предмет, но разный взгляд. Eine und dieselbe Sache, aber verschiedene Blickwinkel. И вот я читал сейчас Откровение 3 глава, там Бог говорит, чтобы глаза твои видели, надо помазать глазную мазь. Also ich habe jetzt gerade Offenbarung 3. Kapitel gelesen und Gott sagt dort, wenn du sehen möchtest, solltest du deine Augen mit der Salbe, mit der Creme oder mit der Salbe. Глазная мазь надо помазать. А, mit Augensalbe sollst du das eincremen. Да, eincremen, okay. okay. Oder schmieren. Schmieren, да. Знаешь, это Слово Божие. Weißt du, das ist das Wort Gottes? Которое как глазная мазь. Wie die Augensalbe ist. Ты помазал, и вдруг видишь хорошо. Du hast es draufgeschmiert und dann siehst du plötzlich besser. У тебя новые очки. Па-дам. Du hast neue Brille. Да, и это уже лучшие очки. Und das sind schon bessere Brille. Ты смотришь через Слово Божие на ситуацию. Du siehst auf die Situation durch Gott seine Brille. И это тоже реальная картина вещей. Das ist auch eine reales Bild. Но ты видишь это позитивно. Aber du siehst das positiv. Ты видишь это с ситуации победы. Du siehst das von der Situation aus des Sieges. Amen. Аллилуйя. Итак, способность верить – это способность видеть невидимое. Also die Fähigkeit zu glauben heißt Fähigkeit, das zu sehen, was du glaubst. Was nicht sichtbar ist. Was nicht sichtbar ist. И такая способность является огромным преимуществом. Und so die Fähigkeit ist ein riesen Vorteil. Услышите сейчас. Ein riesen Gewinn. Hör das bitte jetzt raus. Это Библия говорит. Das sagt uns die Bibel. Видимое временно. Denn das Sichtbare ist zeitlich. А невидимое вечно. Und das Unsichtbare ist ewig. Еще раз. Видимое временно. Das sichtbar ist endlich. Все, что ты видишь сейчас вокруг себя. Alles, was du um dich herum so siehst. Включая твое тело. Inklusive deinen Körper. Твоего соседа. Oder deine Nachbarn. Твой стул, deinen Stuhl, auf dem du sitzt. Книжки или чего там у тебя еще. Bücher oder was du auch so hast um dich herum. Твоя одежда. Deine Kleidung. Ты выйдешь, твоя машина. Du gehst raus, dein Auto. Твой Нюрнберг. Dein Nürnberg. Твоя земля. Deine Erde. Планета. Dein Grundstück, dein Planet. Все временно. Alles ist endlich. Видимое временно. Das Sichtbare ist endlich. Но что, что вечно? Aber was ist dann endlich? Ewig. Невидимые вещи. Das sind unsichtbare Dinge. И невидимых вещей гораздо больше, чем видимых. Und unsichtbare Dinge sind wesentlich mehr als die sichtbaren. Du-du. Невидимых вещей больше. Unsichtbare Dinge gibt es mehr. И еще. Невидимые вещи, они важнее, чем видимые. Und unsichtbare Dinge sind wichtiger als die sichtbaren. Okay? Okay? Я оставлю это просто стоять, не буду разбирать. Ich lasse es einfach so stehen. Поэтому очень важно тренировать духовное зрение. Deswegen ist es so wichtig, das geistliche Sehensvermögen zu trainieren. Чтобы быть счастливым. Um glücklich zu sein. Потому что если ты видишь невидимое, у тебя есть преимущество. Denn wenn du das Unsichtbare siehst, dann hast du Vorteile. А перед всем остальным миром, который видит только видимое. Gegenüber der restlichen Welt, was nur das Sichtbare sieht. Да. И Иисус сказал, блаженные не видевшие, но уверовавшие. Und Jesus sagte mal, dass diejenigen glückselig sind, die nicht gesehen haben. То есть не физическими глазами, которые видят. Nicht mit physischen Augen, die gesehen haben. Вот эти люди блаженны. Und diese Menschen sind glückselig, glücklich. Они счастливы. Sie sind glücklich. И знаешь, вот не иметь веру – это печально. Und weißt du, wenn man keinen Glauben hat, ist das sehr traurig. Я не видел еще ни одного счастливого атеиста. Ich habe noch keinen glücklichen Atheisten gesehen. Вот реально, чтобы он был счастлив и внутри себя такой спокойный. Dass er so in Realität so glücklich ist und in sich innen drin so ruhig ist. Такого я не видел. So den habe ich noch nie gesehen. Вот такого глубоко счастливого атеиста, если ты мне, если найдешь, я буду очень благодарен. So einen tief entspannten und ruhigen Atheisten habe ich noch nie gesehen. Wenn du so einen findest, dann bitte mach mich bekannt mit ihm. Да, люди, которые не имеют веры, они не блещут счастьем. Menschen, die keinen Glauben haben, die können nicht mit ihrem Glück angeben. И это уже аргумент, чтобы задуматься, что-то не так с этим неверием. Und das ist schon ein Argument genug, um sich Gedanken zu machen, das was da nicht stimmt. А от чего же им-то радоваться? Woher sollen sie diese Freude bekommen? Когда он думает, что я просто, животное, высшее. Wenn er sich nur denkt, dass ich bloß ein Tier bin, was vom Affen stammt. Обезьяна, да. Also ich bin ein Affe. Высшего смысла у меня нету в жизни. Und einen größeren Sinn habe ich nicht im Leben. Никто меня не планировал. Keiner hat mich geplant. Я не являюсь чьей-то задумкой. Ich bin nicht von irgendjemandem eine Absicht oder ein Gedanke. Я маленький винтик и шпунтик. Ich bin eine kleine Schraube plus in dieser großen Uhr. Просто случайность. Ich bin einfach nur ein Zufall. Это любимое слово атеистов. Случайность. Das ist das Lieblingswort von den Atheisten. Ich bin ein Zufall. И когда я умру, я стану чудесным навозом для этой земли. Und wenn ich sterben werde, dann bin ich ein wunderbarer Dünger für diese Erde. Да, реально вот так люди думают. Ja, die Menschen denken das tatsächlich so. Кроме того, он еще оставил 5 тонн мусора. Außerdem hat er schon 5 Tonnen Müll hinterlassen. Also, каждый человек, который вот живет на этой планете Земля, в статистической, среднестатистической, он оставляет 5 тонн мусора, отходов. Weißt du, jeder Mensch, der sein Leben hier gelebt hat, hinterlässt 5 Tonnen Müll hinter sich. Вот это наследие Земли. Das ist sein Erbe für die Erde. Да. Говорят, в Америке сейчас на кладбищах атеисты просят, чтобы их посыпали удобрением, чтобы они быстрее превратились в удобрение. Also, man sagt, dass in Amerika die Atheisten, wenn sie begraben werden, gedüngt werden wollen, damit sie schneller verwesen. Да, потому что жизни после смерти нет. Denn es gibt ja kein Leben nach dem Tod. Нет никакой перспективы. Es gibt keine Perspektive. Тогда, в принципе, нет нужды делать какие-то добрые дела. Dann im Prinzip muss man ja auch keine guten Werke tun. Зачем стараться? Правда. Wozu sollte man sich anstrengen, nicht wahr? Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. Esse, trinke, freu dich, denn du wirst ja morgen sterben. Но веселиться – это причины нету просто. Aber es gibt ja keinen Grund, sich zu freuen. Остается только жрать, есть и пить. Es bleibt nur übrig, nur zu fressen und zu trinken. То есть важно тренировать духовное зрение. Also es ist wichtig, seine geistlichen Augen zu trainieren. Чтобы быть счастливым. Um glücklich zu sein. Зрение. dein Sehvermögen. И приходит время, когда люди верующие, und es kommt so eine Zeit, wo die gläubigen Menschen, они будут иметь большую ценность. Sie werden eine große, großen Wert haben. Wert haben. А те, которые верят только своим глазам, also Wertschatz, also diejenigen Menschen, die nur ihren Augen glauben, а у них проблема. Sie haben ein Problem. Люди без духовного чутья. Die Menschen ohne geistlichen Spürsinn, без духовной интуиции. Ohne diese geistliche Intuition. Они будут попадать в разные ловушки. Sie werden in verschiedene Fallen geraten. Они уже начинают попадать в эти ловушки. Sie fangen schon jetzt an, in diese Fallen zu kommen, zu geraten. В духовные ловушки. In die geistlichen Fallen. В финансовые ловушки. In die finanziellen Fallen. Этот вирвар, он будет продолжаться и будет расти. Dieses Wirrwarr, das wird weiter noch wachsen. Сейчас весь мир вот озадачен этой прививкой. Jetzt ist die ganze Welt macht sich darüber Gedanken über diese Vakzine, also über die Impfung. Но это вообще детский сад по сравнению с тем, что придет. Aber es ist überhaupt Kindergarten im Vergleich, was noch kommen wird. Когда тебе нужно будет разбираться в духовных вещах. Wo du dann mit geistlichen Dingen dich auseinandersetzen musst. Если мы уже с прививкой имеем проблему и не знаем куда и как и что. Und wenn wir bereits schon mit der Impfung Probleme haben, wie und was zu tun ist. Тогда надо серьезно задуматься. Dann muss man sich in echt Gedanken machen. Когда из-за такой фигни, извините, христиане ссорятся. Wenn sorry wegen so einem Blödsinn, wegen so einer Kleinigkeit die Christen miteinander streiten. То что будет, когда придут лжезнамения и лжечудеса, которые будут в массе? Was wird dann passieren, wenn in Massen diese Irrglaube kommt oder Irrprophetien? Wunder. Und Wunder. Ihr Wunder. Wunder. Also echte Wunder. Да, и они будут в массе. Und es wird en masse davon geben. Amen. Павел говорит, что обманщики, они будут преуспевать в своем обмане. Weißt du, der Paulus sagte, dass die Lügner werden wachsen in ihren Lügen. И они сами будут в это верить. Und sie werden selbst daran glauben. То есть они будут вводить в заблуждение и заблуждаться. Das heißt, sie werden die Menschen in die Irre führen und werden und verirren selbst. Это не о язычниках, не об индусах, не о каких-то буддистах, это о христианах речь. Die Rede geht nicht über nicht irgendwie Hindus oder Ungläubigen, sondern über die Christen. Христиане будут вводить в заблуждение и сами заблуждаться. Die Christen werden die Menschen in die Irre führen und werden selber in die Irre geführt. Они будут попадать в ловушки. Sie werden in die Fallen geraten. Потому что нету духовного чутья. Weil sie diesen geistlichen Spürsinn nicht haben. Чутье. Dieses Spürsinn. Знаешь, что твой дух, он имеет чутье. Weißt du, dein Geist hat diesen Spürsinn. То есть твой дух, он имеет все эти пять чувств. Also dein Geist hat alle diese fünf Sinne, которые у тебя в теле есть тоже. Was du auch in deinem Körper hast. Видеть, слышать. Sehen, hören, riechen. Да, это все есть в духе тоже. All das ist im Geist auch vorhanden. Надо развивать. Man muss das einfach nur weiterentwickeln. И сегодня уже нельзя доверять глазам. Und heute darf man bereits nicht mehr den Augen glauben. Нельзя доверять фотографии. Man darf auch keinen Fotos Vertrauen schenken. Правда, да? Nicht wahr? То есть ты понимаешь, что фото сегодня это уже не фото, это просто творчество. Du verstehst, dass heute das Bild nicht ein Bild, sondern dass es einfach eine Kunst ist. Понимаешь, да, что там Photoshop уже поработал. Dass dort Photoshop dahinter ist. Это уже не факт, это просто творчество. Das ist kein Fakt, sondern es ist irgendeine Kunst von jemand. Если познакомишься с человеком в интернете, увидишь его воочию. Можно испугаться. Wenn du einen Menschen im Internet kennengelernt hast, aber ihn dann live siehst, dann kann man sich sogar erschrecken. Нельзя верить фото. Man darf den Bildern nicht mehr glauben. Это факт. Das ist die Tatsache. Сейчас уже нельзя верить видео. Heutzutage darfst du auch den Videos nicht glauben. Вообще капец. Überhaupt, das ist noch schlimmer. Создали программу, которая моделирует из фотографии настоящее видео. Man hat so ein Programm hergestellt, das aus einem Bild ein Video produziert. Берут фотографию человека. Man nimmt ein Foto von einem Menschen. И дают ему движение, все очень естественно. Und man verleiht ihm Bewegung und es schaut alles richtig natürlich aus. Представляешь, вот человек вообще его нету в этом видео, а он ходит там, разговаривает. Kannst du dir vorstellen, diesen Menschen gibt es gar nicht in diesem Video, aber er läuft in diesem Video jetzt und spricht und gestikuliert. Лена моя была на одном богослужении, где пастор вышел на сцену. Meine Lena war auf einem Gottesdienst, wo ein Pastor auf die Bühne kam. И проповедовал. Und hat gepredigt. После проповеди он раз исчез. Nach der Predigt ist er einfach verschwunden. Он просто появился и также исчез. So wie er kam, so ist er auch verschwunden. Aber Дух Святой, что ли, тут пришел. Und man denkt sich, kam der Heilige Geist, stand da und ist plötzlich weg. Оказывается, это была голограмма просто. Und wie es ausgesehen hat, war das bloß ein Hologramm? Голограмма, это тоже ein интересная штука. Ist eine auch so interessante Sache. Не против так, знаешь, в трех местах сразу проповедовать. Also ich habe nichts dagegen, wenn ich gleichzeitig in, auf, an drei Orten predigen kann. Да, это уже сверхнаука такая. Das ist schon über Wissenschaft. Но ты не можешь верить сегодня видео своим глазам. Aber du kannst deinen Glauben nicht glauben, wenn du diese Videos anguckst. То есть это уже можно рехнуться просто, когда Man kann eigentlich den Verstand verlieren schon sogar. Ты не можешь верить фото, не можешь верить видео, чем можешь тогда верить? Du darfst weder den Bildern noch den Videos glauben, aber was an was sollst du danach glauben? И поэтому в цене будут расти люди, которые имеют духовное чутье. Deswegen werden die Menschen je mehr geschätzt, die diesen geistlichen Spürsinn haben. Да, интуиция. Diese Intuition, was wir so sagen. Когда вера работает. Wo der Glaube funktioniert. Знаешь, есть просто верующие. Weißt du, es gibt einfache Gläubige. А есть верующие, у которых вера работает. Und es gibt solche Gläubige, wo der Glaube tatsächlich bei ihnen funktioniert. Когда что-то сдвигается. Wo etwas von der Stelle losgeht. Когда они молятся, что-то происходит. Und wenn sie beten, dann geschieht etwas. Когда в их жизни есть реальные плоды. Wenn in ihrem Leben reale Früchte sind. Они бла-бла-бла-бла-бла. Und nicht nur bla-bla-bla. Вот это есть рабочая вера. Das bedeutet ein Arbeitsglaube. Вера должна производить что-то. Denn der Glaube muss etwas produzieren. У веры есть продукт. Denn ein Glaube hat ein Produkt. И без продукта она мертвая. Ohne Produkt ist sie tot. Вера написано сдвигает горы, например. Steht geschrieben, dass der Glaube zum Beispiel die Berge verschiebt. Какие горы сдвигает твоя вера? Und welche Berge verschiebt dein Glaube? Мы иногда нуждаемся в горе веры, чтобы сдвинуть кучку проблем. Manchmal brauchen wir den Berg des Glaubens, um ein kleines bisschen von den Problemen wegzuschieben. Надо закачаться в Ютубе верой, а потом... Man muss unbedingt im YouTube mit Glauben sich auftanken. А потом помолиться за свой насморк. Und dann für seine laufende Nase beten. И чтобы она сдвинулась куда-то. Damit sie irgendwohin sich verschiebt. Но вера, она не просто говорит бла-бла-бла. Aber der Glaube, der spricht nicht nur so, bla-bla-bla. А вера, она не просто исповедует, мы говорим, христиане исповедуют. Der Glaube proklamiert nicht nur einfach so, wie wir Christen so sagen. Ей даже не обязательно что-то говорить. Sie muss auch nicht unbedingt etwas sagen. Она просто знает. Sie weiß es einfach. Нисколько не сомневаясь. Und zweifelt keinerlei. И вот тогда гора сдвигается. Und dann verschiebt sich der Berg. Одна бабушка, она молилась, она смотрела. Eine alte Oma hat mal gebetet. Смотрела в окно на гору, которая закрывала ей солнце. Und hat durch das Fenster einen Berg angeschaut, das ihr die Sonne verdeckte. Она говорит, я верю, Господь. Und sagte, Herr, ich glaube. Завтра утром эта гора сдвинется, у меня солнце будет. Morgen früh wird dieser Berg sich verschieben, damit ich die Sonne sehen kann. Мы так умеем молиться. Wir können so beten. Я верю, я верю, я верю. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. На следующее утро она встает и говорит. Am nächsten Morgen steht sie auf und я sagt. Я так и знала, что она не сдвинется. Ich habe es doch gewusst, dass sie sich nicht verschieben wird. И Бог наверху, наверное, тоже сказал. И я знал, что ты это знала. Und Gott wahrscheinlich oben hat gesagt, ich habe auch gewusst, dass du es gewusst hast. Ты же знала, я же видел твое сердце. Du hast doch gewusst, ich habe doch dein Herz gesehen. И поэтому гора осталась на месте. Deswegen blieb der Berg auf seinem Platz. Поэтому никогда не говори, вера не сработала. Deswegen sag niemals, der Glaube hat nicht funktioniert. Потому что вера всегда срабатывает. Denn der Glaube funktioniert immer. Если это вера. Wenn es tatsächlich ein Glaube ist. Он всегда срабатывает. Dann wird es immer funktionieren. Но слова не работают. Aber die Worte arbeiten nicht, funktionieren okay. nicht. И нужно посеять сперва семечко веры. Und man soll erst einmal einen Samenkorn des Glaubens sehen. Чтобы пожать чудо. Um ein Wunder zu ernten. Потому что между верой и чудом происходит всегда разница во времени. Denn zwischen dem Glauben und Wunder passiert eine bestimmte Zeit. Может быть совсем мало, но есть разница. Vielleicht ein wenig nicht so viel, aber es gibt einen Unterschied. Как между сеянием и жатвой. Wie zwischen dem Säen und Ernten. Требуется какой-то промежуток времени. Es ist notwendig, einen bestimmten Zeitraum zu warten. Да. И всегда вера на один шаг вперед чуда. Und der Glaube ist immer ein Schritt voraus dem Glauben, dem Wunder. Okay. Okay. То есть Иисус сказал сухорукому, протяни руку твою. Also Jesus hat dem Mann gesagt, der eine verdorrte Hand hatte, streck mal deine Hand aus. Strecke mal deine Hand aus. И этот сухорукий мог бы сказать, Господи, сперва исцели, потом я подниму. Und dieser kranke Mann hätte sagen sollen, du heile mich erst, dann werde ich glauben. Да ведь? Ну, ты сперва что-то сделай, я подниму. Also du doch erst einmal etwas. Но вера пошла вперед. Aber der Glaube ging voraus. Он услышал? Er hat gehört und fing an, seine Hand zu erheben. Und er hat sein Wunder bekommen. Hebräer 11, der Vers 1, das ist die Bestimmung des Glaubens. Nochmal und nochmal, lass uns das studieren. Вера есть осуществление ожидаемого. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Stopp. Вера есть осуществление. Der Glaube ist die Verwirklichung. Verwirklichung ожидаемого. Auf das, was du wartest. Auf das, was du wartest. Okay? То есть ожидание – это часть веры. Also Erwartung ist ein Teil des Glaubens. Она проявляется в действии твоей веры. Der Glaube zeigt sich dann in der Tat. Когда человек идет на молитву о дожде без зонтика, он не верит. Wenn der Mensch zum Gebet geht über den Regen ohne den Regenschirm, mitzunehmen, то он не верит. Dann glaubt er nicht. Как одна церковь собралась, чтобы молиться за дождь. Wie mal eine Gemeinde sich versammelt hat, um für den Regen zu beten. И вдруг они посмотрели друг на друга, обнаружили, что только у одного мальчика был зонтик. Und plötzlich haben sie einander angeschaut und haben gesehen, dass nur bloß ein kleiner Junge einen Regenschirm hatte. То есть вот у него была вера. Also er hatte den Glauben. Остальные пришли бла-бла-бла сказать. Und der Rest ist gekommen, um бла-бла-бла nur zu machen. И дальше уверенность, вера – это уверенность в невидимом. Und weiter lesen wir, im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Okay. Уверенность. Es ist Überzeugung. Не я надеюсь. Nicht ich hoffe. Я думаю. Oder ich glaube. Я молился с людьми, они подходили, говорили. Ich habe mit Menschen gebetet und die kamen zu mir. Чтобы помолиться за исцеление, говорили. Sie wollten, dass ich für die Heilung bete. И они говорили, может быть. Und sie sagten, vielleicht. Может быть. Vielleicht. Может быть, исцелит меня Господь. Vielleicht wird der Herr mich heilen. Я говорю, если может быть, то не исцелит. Und ich antwortete, wenn vielleicht, dann wird er euch nicht heilen. Если может быть, то нет. Wenn vielleicht, dann nicht. Написано, немало не сомневаясь. Und es steht geschrieben, ihr sollt keinerlei Zweifel zeigen. То есть обетование есть у веры, а не у надежды. Also die Verheißung gibt es beim Glauben, aber nicht bei der Hoffnung. Okay? Уверенность. Okay? Die Überzeugung в невидимом. An das Unsichtbare. Я бы добавил в еще невидимом. Ich würde noch dazu tun, noch an das Unsichtbare. Пока оно еще невидимо. Solange es ist noch nicht sichtbar. Но оно будет видимо. Aber es wird sichtbar werden. И дальше ты читаешь Евреям 11 главу. Und weiter liest du in Hebräer 11, in diesem Kapitel. Примеры, очень хорошие примеры. Und da gibt es viele Beispiele, sind sehr gute Beispiele. Отличные примеры. Sind klasse Beispiele. Которые показывают, что вера – это инструмент. Die uns zeigen, dass der Glaube ein Werkzeug ist. То есть вера – это ключ. Also der Glaube ist ein Schlüssel. Чтобы пройти через какую-то дверь. Um durch irgendeine Tür durchgehen zu können. Туда, куда тебе надо. Dort, wohin du möchtest. Тебе нужно взять ключ. Du musst den Schlüssel nehmen. Ключ веры. Den Schlüssel des Glaubens. И открыть дверь. Und die Tür aufschließen. В какую-то ситуацию, которая тебе нужна. In irgendeine Situation, was du so brauchst. Okay, это okay? ключ. Das ist ein Schlüssel. Вера, ее написано Римлянам 5:2. Und wir lesen in Hebräer Römer 5:2. Верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. Also durch den Glauben haben wir den Zugang bekommen, wohin? Zu der Gnade. Мы получили доступ. Wir haben einen Zugang gefunden. Er hat uns Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen. Und mehr noch. Okay. Jawohl. Вера – это ключ. Glaube ist ein Schlüssel. И через веру ты заходишь. Und durch den Glauben gehst du rein. То есть вера – это просто средство. Der Glaube ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Да, есть плохая ситуация. Es gibt eine schlechte Situation. Ты смотришь по сторонам. Du schaust um dich rum. Нету выхода. Es gibt keinen Ausweg. Тупик. Eine Sackgasse. Тогда что ты делаешь? Was machst du dann? Берешь ключ. Du nimmst den Schlüssel. Веру. Den Glauben. И видишь дверь. Und siehst eine Tür. Иисус есть дверь, мы пели, да, по-моему? Wir haben ja gesungen, dass Jesus unsere Tür ist. Он не только путь, он еще и дверь. Also er ist nicht nur der Weg, er ist auch eine Tür. Okay, ты видишь дверь. Du siehst eine Tür. Идешь к двери. Du gehst zu dieser Tür. Вставляешь ключ. Steckst den Schlüssel rein. И не стоишь в рамке. Und stehst nicht einfach so. In der Tür. In der Tür. Ты проходишь. An der Tür, sondern du gehst da durch. Okay? Вера okay? – это средство. Denn der Glaube ist ein Mittel zum Zweck. Это не цель. Das ist kein Ziel. Вера – это не цель. Denn der Glaube ist kein Ziel. Это есть средство. Das ist ein Mittel. То есть ты заходишь в ситуацию. Also du gehst in eine Situation hinein, веру, durch den Glauben, то, ты, und bekommst das, was du brauchst. Замечал, когда ты входишь в присутствие Господа, hast du mal bemerkt, dass du in die Gegenwart Gottes reinkommst, то ты видишь ситуацию уже по-другому. Dann siehst du die Situation ganz anders. А? Ты видишь вот ситуацию, которую ты еще час назад видел совсем по-другому. Du siehst die Situation, die du vor einer Stunde noch ganz anders gesehen hast. А сейчас ты понял, она решена уже. Und jetzt hast du begriffen, die ist bereits entschieden. Ja, это как примерно, когда ты на земле находишься и смотришь на гору. Das ist ungefähr so, als wenn du auf der Erde bist und du guckst dir einen Berg an. Она высока. Sie ist sehr hoch. Но когда ты взлетел. Aber wenn du hochgeflogen bist. Прыщик. Dann schaust du, das ist ein Pickel. Прыщик какой-то на земле. Das ist irgendein Pickel auf der Erde. Ja? Ты изменил перспективу. Du hast deine Perspektive verändert. Ты вошел в другое измерение. Du bist in eine andere Dimension reingekommen. Ты взлетел. Du bist hochgeflogen. И когда я беру ключ веры, und wenn ich den Schlüssel des Glaubens nehme, вхожу в присутствие Господа, und gehe in die Gegenwart Gottes, то я поднимаюсь. Dann erhebe ich mich. Всегда. Immer. Ich вижу ситуацию с перспективы другой. Ich sehe die Situation aus der anderen Perspektive her. Знаешь, есть фильм «Хроники Нарнии». Also, es gibt einen Film, der heißt «Chronica der Narnia». Die Chroniken von Narnia. Von Narnia. Ага. Смотрели? Habt ihr das schon euch angeschaut? Смотрели, обязательно все посмотрите. Also, wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, bitte schaut es unbedingt an. Да, Клайв Льюис очень классный. Das ist ein toller Film. Клайв Льюис это автор. Клайв Льюис, das ist der Autor. Der das geschrieben hat. Die Chroniken von Narnia. Die Chroniken von Narnia. Chroniken Narnia, по-русски. И там была такая девочка Люся. Und dort gab es ein Mädchen, Lucy. Можете включить картину? Könnt ihr euch das mal ein... Das Bild einschalten. Они попадали всегда в другую страну, в эту страну Нарнию. Sie sind immer in ein anderes Land gelangt, also das heißt Narnia. Да, когда она заходила в этот шкаф. Als sie in diesen Schrank reinkam. Она зашла в шкаф. Die ging in diesen Schrank rein. И вдруг оказалась в другой стране. Und plötzlich war sie in einem anderen Land. Потом ее брат Петр. Dann kam ihr Bruder Peter. И они так туда-сюда потом ходили. Und so sind sie hin und her immer gelaufen. Вера – это вот этот магический мир. Und der Glaube ist diese magische Welt. И это шкаф, вот тут шкаф. Und das ist dieser Schrank. Schrank, okay? Okay. То есть шкаф – это вот эта вера. Also der Schrank ist dieser Glaube. Когда дети обнаружили, что шкаф волшебный, als die Kinder entdeckt haben, dass dieser Schrank magisch ist, они не стали поклоняться шкафу. Sie fingen nicht an, den Schrank anzubeten. Какой красивый шкаф. Wow, was für ein schöner Schrank. Какой чудесный. Was für ein wundervoller Schrank. Wow. Wow. Они просто использовали шкаф. Nein, sie haben einfach den Schrank gebraucht. Туда-сюда. Hin und her. Туда-сюда. Für hin und her. Люди сегодня поклоняются самой вере. Die Menschen beten den Glauben selbst an, heutzutage. Не используя ее практически. Indem sie praktisch sie nicht gebrauchen, nicht einsetzen. Одни говорят, какая древняя моя вера. Manche sagen, oh, ich habe so einen uralten Glauben. Этот древний мой шкаф. Und mein uralter Schrank. Он святой. Er ist heilig. Не трогайте мой шкаф. Fass bloß meinen Schrank nicht an. Да? Ja? Другие говорят, ой, а мой шкаф, он новый. Manche andere sagt, mein Schrank ist neu. Он свеженький, чистенький. Er ist frisch und er ist sauber. Это вера моя такая свеженькая, чистенькая. Mein Glaube ist so, er ist frisch und sauber. Слушай, шкаф вообще не играет роли. Hör zu, der Schrank spielt da überhaupt keine Rolle. Неважно, какой он. Es ist unwichtig, wie er ist. Главное, чтобы ты проходил через него в мистический мир. Wichtig, dass du durch ihn in diese mystische Welt steigst. В этот магический мир. In diese magische Welt. И брал то, что тебе там надо. Und wirst dort das nehmen, was du brauchst. Amen. Amen. Вот это важно. Das ist wichtig. То есть шкаф – это не цель. Also der Schrank ist nicht das Ziel. Цель – то, что за шкафом. Sondern das Ziel ist das, was hinter dem Schrank sich befindet. Результаты веры. Das sind die Resultate des Glaubens. Продукты веры. Die Produkte des Glaubens. Заходи в этот магический мир за шкафом. Geh in diese magische Welt hinein durch den Schrank. Okay. Практически. Praktisch. Как происходит вера? Wie funktioniert der Glaube? Вера от слышания. Der Glaube ist vom Hören. Что ты слышишь, вот то, что будет, то и будешь верить. Das, was du hörst, daran wirst du auch glauben. Поэтому очень важно абстрагироваться от новостей. Deswegen ist es so wichtig, sich von den Nachrichten zurückzuhalten. Okay? Okay? Да, надо заходить в шкаф. Man soll in den Schrank reinkommen. То есть питать словами веры себя. Das heißt, sich mit Worten des Glaubens nähern. Но слышание не всегда физическое. Aber das Hören ist nicht immer physisch. Не обязательно всегда вот прям слышать и слышать и слышать. Nicht unbedingt sollte man immer hören und hören. Есть немало христиан, которые всегда слышат, слышат, слышат, но вера на нуле. Es gibt nicht wenige Christen, die immer hören, hören, hören, aber ihr Glaube gleicht einer Null. Почему-то вот так вот происходит. Wieso passiert denn so? Я знаю почему. Aber ich weiß warum. Они не размышляют. Sie denken nicht nach. Они просто слушают, слушают, слушают. Sie hören einfach und hören einfach. Поэтому фактически вера от размышления. Deswegen ist tatsächlich der Glaube entsteht aus dem Nachdenken. Не просто, что я слушаю. Und nicht nur einfach, weil ich das höre. Иногда вот складывается впечатление, что вера и разум это разные вещи, когда ты слушаешь некоторых проповедников. Manchmal hat man so ein Gefühl, dass der Glaube und разум? Und der Verstand verschiedene Dinge sind. Да, но вера и разум это не антиподы никогда. Aber Glaube und Verstand sind niemals gegensätzlich. Да. Наоборот, разум это русло для веры. Sondern umgekehrt, der Verstand ist ein Fluss für den Glauben. Чем шире русло, je breiter dieser Fluss ist, тем шире река. Desto breiter ist der Fluss. Поэтому веру нужно изучать. Des Glaubens. Deswegen sollte man den Glauben auch studieren. Чудеса нужно изучать. Man sollte die Wunder studieren. Изучать. Studieren. Вникать. In sich gehen. Павел говорит, вникай в себя и учение. Paulus hat gesagt, du sollst in dich gehen und in die Lehre hinein. И занимайся этим постоянно, и так und себя спасешь. Mach das jeden Tag und so wirst du gerettet werden. Так себя спасешь. Und so wirst du gerettet werden. То есть нужно адаптировать свой разум к чудесам. Also man soll seinen Verstand adoptieren an die Wunder. Твой дух безграничен. Dein Geist ist grenzenlos. Но наш разум ограничен. Aber unser Verstand ist Grenzen, hat Grenzen. И его нужно расширять. Und den sollte man erweitern. Проблема, когда люди не хотят развивать разум. Aber es gibt ein Problem, wenn die Menschen keine Lust haben, ihren Verstand zu erweitern люди, oder zu weiterzuentwickeln. Есть люди, когда они видят что-то непонятное, им легче это выгнать из своей жизни. Es gibt Leute, die sehen etwas Unverständliches und für sie fällt es leichter, das aus ihrem Leben einfach rauszuschmeißen. Чем думать про это. Anstatt darüber nachzudenken. Всегда легче просто выгнать это. Es ist immer leichter, das einfach rauszuschmeißen. Как Иисус из страны Гадаринской. Wie der Jesus aus der Gesarena Land rausgeschmissen worden. Иди, мы видим, что это чудо, но иди, мы не понимаем. Wir sehen, dass es ein Wunder ist, aber geh einfach. Иди, Иисус, все. Geh einfach, Jesus. Okay? Но okay? Есть другие люди. Aber es gibt andere Menschen, которые следуют. Die erforschen. Там были эти 12 учеников. Dort waren diese 12 Jünger. И они сказали, мы пойдем за ним и научимся сверхъестественной жизни. Die haben gesagt, wir werden ihm nachfolgen und werden dieses übernatürliche Leben lernen. И они вошли в процесс учебы. Und sie kamen in diesen Prozess der Lehre hinein. Процесс. In diesen Prozess. Когда они жили рядом с ним. Als sie bei ihm gelebt haben. Знаешь, нужно не просто вот академически сесть в школе и учиться. Weißt du, man soll nicht einfach so akademisch sich hinsetzen und etwas in der Schule lernen. Это не то, о чем das ist nicht das Wahre, Иисус. Учение это, wovon Jesus sagte. Да, ученики это последователи. Denn die Jünger sind Nachfolger. Да, ученики это те, которые шли, идут, идут, идут рядом. Jünger sind diejenigen, die immer bei ihm nebendran gehen. Neben ihm dran gehen. Да. А чтобы прожить жизнь с избытком, um das Leben im Überfluss zu leben, нельзя просто вот ходить в церковь и слушать и думать, что через это я вырасту. Man darf nicht einfach so denken, dass du, wenn du in die Gemeinde gehst und hörst, dass du dadurch wächst. Я просто вырасту, когда я буду слушать там что-то еще в YouTube и прочее. Oder ich werde wachsen, wenn ich etwas im YouTube höre. Нет. Nein. Нет. Nein. Нет. Nein. Нет. Nein. Нет. Nein. Нет. Nein. Иисус отделил учеников от толпы. Jesus hat seine Jünger abgesondert von der Menge. Да, толпа, она не хотела учиться. Die Menge wollte nicht lernen. Ага. Они хотели видеть чудеса. Sie wollten die Wunder sehen. Но они не хотели учиться чудеса. Aber sie wollten die Wunder nicht an sich selbst lernen. Ученики хотели. Aber die Jünger wollten es. И поэтому он отделил учеников. Deswegen hat die Jünger abgesondert. И говорит, следуй за мной. Und sagte, du, folge mir nach. Пойдем. Komm mit mir mit. Пойдем. Komm mit mir mit. И это было 3,5 года. Und es waren 3,5 Jahre. Когда они видели, как Иисус кушает. wo sie sehen konnten, wie Jesus gegessen hat, как Иисус спит, wie Jesus schlief, как он храпит, wie er schnarchte. Ага. То есть они могли все это видеть, also sie konnten das Ganze sehen, наблюдать. Sie konnten beobachten. И вот здесь это как раз важный процесс. Und genau hier ist dieser wichtige Prozess. Помнишь, kannst du dich erinnern an diese Frage von zwei Jüngern, als sie Jesus gesehen haben? Они сказали, Рави, где ты живешь? Sie haben gefragt, Meister, Rabbi, wo wohnst du? Он говорит, пойдемте. Und er sagte, kommt mit. И увидите. Und dann werdet ihr das sehen. И они пошли и пробыли с ним целый день, говорит. Und sie gingen mit ihm und es steht geschrieben, dass sie den ganzen Tag mit ihm verbracht haben. То есть, они жили с ним. Das heißt, sie haben mit ihm zusammen gewohnt. Вера не растет в академической форме. Der Glaube wächst nicht in dieser akademischen Form. Она когда растет, когда ты следуешь за кем-то. Wann wächst sie, wenn du jemanden nachfolgst? Когда ты в постоянном соприкосновении. Wenn du in der ständigen Berührung sich befindest. И нет курса «Магистр чудес». Und es gibt keinen Kurs über magische Wunder. Ну, может быть, есть в интернете. Vielleicht gibt es das im Internet. Но он точно не работает. Aber er funktioniert hundertprozentig nicht. Есть книги про исцеление. Es gibt Bücher über die Heilung. Да, я читал. Ja, ich habe gelesen. Изучал даже. Ich habe sie sogar studiert. Замечательные книги. Das sind wundervolle Bücher. Но когда ты не находишься в постоянно в служении в церкви. Aber solange du dich nicht im beständigen Dienst in der Gemeinde befindest. Если у тебя нет церкви. Gottesdienst, wenn du keine Gemeinde hast. Нет пастора. Du hast keinen Pastor. Нет подотчетности. Du hast keine Berichterstattung, keine Verantwortung. Ничего хорошего не выйдет. Dann kommt nichts dabei Gutes heraus. Ничего хорошего не выйдет. Es kommt dabei nichts Gutes raus. И за это спасибо Богу, что он так сделал. Und dafür ein riesen Dankeschön an Gott, dass er so gemacht hat. Потому что если бы было иначе, христиане они бы просто накачали свою веру. Denn wenn es anders wäre, dann würden die Christen einfach ihren Glauben antrainieren. Да, накачались бы. Sie würden sich antrainieren, den Glauben. И погубили бы себя. Und hätten sich kaputt gemacht, hätten sich verdorben. Und auch andere. Потому что главное это не вера в этом смысле. Denn in diesem Sinne ist nicht der Glaube der wichtige Teil, Charakter. Sondern der Charakter. И Бог смотрит прежде всего на характер. Und Gott schaut in erster Linie auf den Charakter. Характер его интересует больше, чем все остальное. Gott interessiert Charakter mehr als alles andere. Поэтому он говорит, знание надмевает. Deswegen sagt er, dass das Wissen die Menschen stolz macht, überheblich. Христианское знание тоже. Sogar christliches Wissen. Кто накачивает себя какими-то видео из YouTube? Wer sich auftankt und mit diesen Videos aus YouTube? Или просто он изучает Библию, сидит дома. Oder er sitzt zu Hause und erforscht die Bibel. Знание надмевает. Wissen macht überheblich. А любовь назидает. Aber die Liebe baut auf. Понимаешь разницу, нет? Verstehst du den Unterschied? Можно накачаться как индюк. Man kann sich wie eine Pute aufblasen und. И так и написано, знание bläst auf по-немецки. Steht auch so im, auf Deutsch, also das Wissen bläst auf. Человек становится надутым таким. Der Mensch wird so aufgeblasen. И этот надутый, но он бесплодный индюк. Und das ist ein aufgeblasene Pute, aber fruchtlose kastrierte Pute. Amen. Amen. Когда у человека нет церкви, wenn der Mensch keine Gemeinde hat, нет служения, keinen Dienst hat, нет характера, keinen Charakter hat, дисциплины, keine Disziplin, подотчетности, oder Berichterstattung, знание надмевает. Dann wird dieses Wissen ihn aufblasen und будет, überheblich machen. У него только проблемы будут. Dann wird er nur Probleme haben. Видели надутых знанием христиан? Habt ihr solche Christen gesehen, die aufgeblasen sind durch das Wissen? Я видел в библейской школе, я учился и учил. Ich habe das in der biblischen Bibelschule gesehen, ich habe dort gelernt. И учился, studiert, и учил тоже других в других библейских школах. Und habe auch andere in der Bibelschule ausgebildet. Когда внимательно посмотришь на жизнь некоторых выпускников. Wenn du aufmerksam das Leben von manchen Schulabgänger so schaust. Они бывают бесплодные. Sie sind oftmals fruchtlos. Fruchtlos. И проблемы в отношениях. Probleme in Beziehungen. Обычно они очень много говорят. Gewöhnlich reden sie zu viel. Они духовные очень. Sie sind sehr geistlich. А, у них откровения, да. Ja, sie haben Offenbarungen. А, но смотришь в жизни, ты видишь, что-то не то. Aber du schaust auf ihr Leben und denkst dir so, es stimmt etwas nicht. Stimmt etwas nicht. Они очень уверены в себе. Sie sind sehr überzeugt von sich selber. Но почему-то проблема на проблеме. Aber aus irgendeinem Grund haben sie ein Problem nach dem anderen. Бедные. Sie sind arm. больные иногда. Krank manchmal. И бесплодные. Unfruchtbar. Господь дает успех. Der Herr gibt uns Erfolg. Когда ты учишься. Wenn du lernst. Учишься. Wenn du lernst. Я заметил, я общаюсь много в бизнесе с разными людьми. Ich habe gemerkt, ich habe viele Gespräche oder viele Gemeinschaft mit den Leuten, mit Businessleuten. Businessleute. Они А вот когда ты видишь богатых людей, wenn du reiche Menschen siehst, которые сами стали богаты, die selbst reich geworden sind, не получили по наследству, а стали, nicht vererbt haben, sondern selbst reich geworden sind, у них всегда две черты, sie haben immer zwei Charaktereigenschaften, две черты, also zwei Eigenschaften, всегда, immer, дисциплинированы, Disziplin, и они всегда учатся, und sie lernen immer. Beständig. Всегда готовы учиться. Sie sind immer bereit zu lernen. Как? Что? Wie? Ты уже богатый, тебе ничего не надо. Du bist doch reich, du brauchst doch nichts mehr. Nee, они всегда готовы учиться. Nein, sie sind immer bereit zu lernen. Они что-то слышат и послушно делают. Sie hören etwas und machen das gehorsam nach. И мне это нравится, потому что это фактически смирение. Und mir gefällt das, weil es im Grunde genommen Demut bedeutet. А Бог смиренным дает благодать. Und Gott gibt den Demütigen seine Gnade. Знаешь, когда, в чем смирение выражается? Вот так практически. In was zeigt sich Demut in der praktischen Weise? Когда человек слушает. Wenn der Mensch hört. И готов учиться. Und ist bereit zu lernen. Это смирение. Das ist Demut. Или послушание, другими словами. Oder anders gesagt Gehorsam. Ты не слушаешь вот так. Du sitzt nicht so und hörst so zu. Я сам знаю. Ich weiß es doch selber. А эти люди успешные люди, они вот так. Sondern die erfolgreichen Menschen, die sind so. Покажи мне больше, sie дай sagen, больше. Komm, gib mir mehr, zeig mir mehr. Я хочу это попробовать. Ich will das probieren. И они дисциплинированы. Und sie sind diszipliniert. Это очень-очень показательные. Das sind tatsächliche Zeichen von solchen Menschen. И Писание не зря говорит, что плотской человек. Und die Schrift sagt uns nicht umsonst, dass ein seelischer Mensch, er besitzt keine Disziplin. Er kann sich nicht beherrschen. Seine Emotionen stehen bei ihm immer auf der ersten Stelle. Deswegen, wenn, wenn man keine Disziplin hat, dann ist man seelischer Mensch. Und wenn du ungern lernst, dann, ist es, dann gelangst du sowieso in diese Zone der Risikozone. Где есть опасность попасться в какую-то ловушку. Wo eine Gefahr besteht, wo du in eine Falle reinkommen kannst. Amen. Amen. Поэтому, когда мы говорим о чудесах, deswegen, wenn wir über die Wunder sprechen, магический мир, diese magische Welt, когда ты заходишь через веру, wo du durch den Glauben reinkommst, и это не должно быть целью. Und auch das darf nicht das Ziel sein. Чудеса не должны быть целью. Das, die Wunder dürfen nicht das Ziel sein. Смотрите, чудеса Schaut her. Опасный инструмент в руках незрелых людей. Wunder ist ein gefährliches Instrument in den Händen von den unreifen Menschen. Как сказал один мудрый человек. Wie mal ein weiser Mann gesagt hat. Он говорит, почему у тебя из инвалидных колясок не встают больные, когда ты молишься? Er hat gefragt, wieso stehen gelähmte Menschen nicht aus ihren, wie heißen die, diesen Rollstühlen nicht raus, wenn du für sie betest? Ja, ты молишься за инвалидов. Du betest für die behinderten Menschen, они не встают. Aber sie steigen nicht aus ihren Rollstühlen auf. Да, да, люди спрашивают, почему? Manche Menschen fragen manchmal, wieso? И он ответил, Und er antwortete, чтобы ты туда сам не сел. Damit du selbst nicht dorthin dich hinsetzt. Вот он-то встанет, Denn er wird ja aufstehen, тот больной, der, dieser Kranke. А ты сам туда сядешь. Aber du selbst setzt dich dann auf diesen Stuhl hin. Попозже, чуть-чуть. Etwas später. Если вас гордишься. Wenn du stolz wirst. Слышишь? Hör zu. И дьявол посадит в коляску. Und der Teufel wird dich in diesen Rollstuhl reinsetzen. Если есть эта гордыня. Wenn dieser Stolz da ist. Почему у некоторых нет результатов в благовестии? Wieso haben manche Menschen kein Resultat im in der im Evangelium? Also wenn sie Evangelium weitergeben. Я проповедую, проповедую, а нет результата. Ich predige, aber es gibt keine Resultate. А представь себе, 5 человек пришло. Aber stell dir vor, 5 Menschen sind durch dich gekommen. К вере. Zum Glauben. 5 человек пришло к Богу. 5 Menschen sind durch dich gekommen zum Gott. Знаешь, я знаю, что у некоторых людей Weißt du, ich weiß, dass bei manchen Menschen die werden gleich Им уже wird verrückt, werden им verrückt. Уже не нужна будет домашняя группа, им не нужны будут лидеры, пастора. Okay, sie werden durchdrehen, dann werden sie keine Kleingruppe mehr brauchen, dann werden sie keinen Pastor mehr brauchen. Им уже не нужна будет церковь, они уже сами умеют. Sie werden dann keine Gemeinde mehr brauchen, denn sie sind ja schon selber ein Pastor fast. Это работает у многих людей сегодня. Das funktioniert bei manchen Menschen heutzutage. Поэтому Господь, он вынужден оставлять на этом уровне человека, говорит: слушай, расти характером, освящайся. Deswegen ist der Herr genötigt, den Menschen auf seine Ebene zu lassen und sagt, du sollst in deinem Charakter weiter wachsen, reifen. Успех опасен для тебя. Denn Erfolg ist gefährlich für dich. Опасен для тебя. Es ist gefährlich für dich. Знаешь, Иисус умножал хлебы. Weißt du, Jesus hat ja die Brote vermehrt. Я уверен, что он точно так же мог бы умножать деньги. Und ich bin mir sicher, dass er genauso auch das Geld vermehren konnte. Уверен. Ich bin mir ganz sicher. Он мог бы просто по миллиону раздать всем, если хотел бы. Er hätte, wenn er gewollt hätte, jedem eine Million geben können. Но он не хотел. Aber das wollte er nicht. Слава тебе, Иисус. Danke, Jesus. Что ты этого не делаешь. Dass du das nicht machst. И если бы сегодня кому-то дали миллион, wenn man jemand heute eine Million gegeben hätte, большинство людей погибло бы вместе с миллионом. Die meisten Menschen würden unterkommen, also untergehen mit dieser eine Million. А они бы просто потеряли все. Sie hätten einfach alles verloren. Не только миллион, они бы свою жизнь угробили. Nicht nur Millionen, sondern sie hätten auch ihr Leben verloren. Это факт, это сегодня Statistik говорит. Das sind Tatsachen, die Statistik sagt das heute. Люди, которые выигрывали в лото миллионы. Die Menschen, die Lotto-Millionäre wurden, большинство из них просто все разрушало. Die meisten haben einfach alles zerstört. Что человек не готов в характере. Denn der Mensch ist nicht bereit in seinem Charakter к такому dafür, благословению. Zu so einem Segen. К такой благодати. In so einer Gnade. Нет еще готовности в характере. Nein, es gibt noch keine Bereitschaft im Charakter. И представь себе, Иисус начал бы сегодня умножать здесь деньги. Stell dir vor, Jesus hätte angefangen, hier das Geld zu vermehren. Прямо сейчас в церкви. Also gleich hier, direkt in der Gemeinde. Ты встаешь, у тебя под задницей миллион. Du stehst auf, unter deinem Hintern liegt eine Million. Неплохо, да? Nicht schlecht, oder? У нас бы стала сразу самая большая церковь в Нюрнберге в Германии. Dann würde unsere Gemeinde zu der größten in Deutschland werden. Здесь Stau было бы до автобана бы. Da wäre ein Stau bis zur Autobahn. Правда? Nicht wahr? Без сомнения. Ohne Zweifel. И знаешь, я бы сказал, я валю отсюда. Und weißt du, was ich gesagt hätte, ich hau hier ab. Потому что это было бы только пока деньги бы появлялись на стульях. Denn es wäre nur so lange, dass Geld auf dem Stuhl liegen würde. Как только чудо закончилось, толпа разбежится. Sobald der Wunder vorbei wäre, würde die Menge auseinanderlaufen. Amen. Amen. И вот знаете, друзья, есть христианство, которым нужны чудеса. Wisst ihr, es gibt Christentum, was Wunder brauchen. А есть христианство, которым нужен Бог. Und es gibt Christentum, die Gott brauchen. Творящие чудеса. Das Gott braucht, der die Wunder tut. Но это большая разница. Aber das ist ein Riesenunterschied. И мы видим вот Израиль в пустыне, который искал чудеса. Und wir sehen, dass Israel Volk war es in der Wüste nach Wundern gesucht hat. И получал их каждый день. Und bekam es jeden Tag. И ни один, кроме двоих, не вошли в землю обетованную. Und keiner außer den zwei sind in das verheißene Leben reingekommen. Мария, есть христианство, когда ты ищешь Бога. Schaut her, es gibt Christentum, wo du nach Gott suchst. А чудеса, они идут бонусом. Und Wunder sind als Bonus, werden die hinzugetan. Бонус. Das ist einfach ein Bonus dazu. Ты их не ищешь, они за тобой бегут. Du suchst nicht nach ihnen, die rennen dir hinterher. Ты не ищешь денег, они за тобой бегут. Du suchst nicht nach Geld, aber die rennen dir hinterher. Ты не ищешь счастье, оно за тобой бежит. Du suchst nicht nach Glück, aber es rennt dir hinterher. Ты не ищешь жену или мужа, а он за тобой бежит. Du suchst nicht nach Mann und nach Frau, es rennt dir einfach hinterher. Ты не ищешь этих титулов, они за тобой бегут. Du suchst nicht nach diesen Titeln, aber die rennen dir hinterher. Это то, что Иисус сказал, вам приложится это. Das ist das, was Jesus gesagt hat, es wird euch hinzugetan. Они пошли и проповедовали, а чудеса следовали за ними. Sie gingen hin, um zu predigen, und die Wunder folgten ihnen nach. Вот это приоритеты. Das sind Prioritäten. И почему я об этом проповедую? Потому что время приходит, друзья, где очень важно это различать. Wieso predige ich darüber? Weil es an der Zeit ist, das Ganze zu unterscheiden. Потому что христианство, которое хочет чудес, denn das Christentum, was nach Wunder sucht, oder will, в зоне риска. Das befindet sich in der Risikozone. Христианство, которое ищет Бога, Christentum, was nach Gott sucht, творящего чудеса, der die Wunder tut, конечно, natürlich. Но они ищут Бога, aber sie suchen nach Gott. Это христианство разберется, когда придут лжечудеса. Dieses Christentum wird unterscheiden können, wenn die Irrlehrer kommen werden. Иисус знает, что эти два типа людей существуют. Jesus weiß, dass diese zwei Typen von Menschen existieren. Он говорит, род лукавый ищет знамения чудес. Er sagt, es ist eine Generation, eine listige Generation, die nach Wunder sucht. Ищет знамения чудес. Er sucht nach Zeichen und nach Wunder. И он говорит, это род лукавый. Er sagt, es ist eine verdorbene, eine listige Generation. Петр и его друзья, ученики, они увидели чудо. Petrus und seine Jünger haben ein Wunder gesehen. Oh, das ist ein Fisch. Куча рыбы. Eine Menge vom Fisch. Они все бросили. Sie haben alles hinter sich gelassen. Бросили эту рыбу. Sie haben das Fisch liegen lassen. Они говорят, мы пойдем за тем, кто сделал чудо. Und haben gesagt, wir werden demjenigen nachfolgen, der diesen Wunder getan hat. Вы что, больные, что ли? У вас бизнес тут. Seid ihr krank? Ihr habt doch hier ein Business aufgebaut. У вас же лодки здесь. Ihr habt hier doch eure Boote. У вас же здесь такое благословение свалилось. Ihr habt so einen Segen auf dem Kopf bekommen. Вы сейчас runtergefallen. Начнете хороший, крутой бизнес. Ihr könnt jetzt ein richtig gutes Geschäft beginnen. Nein, мы раздаем все соседям и идем. Nein, wir verteilen das alles an unsere Nachbarn und folgen ihm nach. Okay. Иоанна 6:26, последний стих. Wir lesen heute aus Johannes 6:26, das ist der letzte Vers. 6:26. Jesus antwortete ihnen: Ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Говорит, я знаю, почему вы меня ищете. Вы ели хлеб. Er sagt, ich weiß, warum ihr nach mir sucht. Ihr habt das Brot gegessen. Das hat euch gefallen. Deswegen seid ihr wieder hier. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Okay? То есть он говорит о том, что это как вот такая зависимость от Бога, потому что он делает что-то. Er sagt, es ist eine Abhängigkeit von Gott, nur aber dafür, dass er ihnen etwas gibt. Иисус потом начинает говорить о своей крови, о своем теле. Und Jesus fängt dann an, über seinen Leib und über sein Blut zu reden. Да, и вдруг эти все люди уходят. Und plötzlich gehen alle diese Menschen weg. Они соблазнились. Sie sind verführt worden. Они соблазнились на словах Иисуса. Sie haben einen Anstoß genommen an den Worten von Jesus. Потому что они не имели правильного отношения к Иисусу. Denn sie hatten keine richtige Haltung oder Stellung zu Jesus. Они искали хлеб. Sie suchten nur nach Brot. Чудеса. Nach Wunder. И Иисус говорит. Und Jesus sagt. Это не то, что нужно. Das ist nicht das, was man braucht. Okay. Okay. И поэтому эти люди потом ушли от него. Deswegen sind auch die Menschen dann weggegangen von ihm. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. Что ты учишь доверяться тебе. Dass du uns beibringst, wie wir dir vertrauen können. И учишь растить веру в себе. Du bringst uns bei, wie wir den Glauben in uns wachsen lassen. Да, учишь нас смотреть на тебя. Du bringst uns bei, auf dich zu sehen. И учиться твоему характеру. Und deinen Charakter zu ähneln. Искать не чудес, а искать тебя. Nicht nach Wunder zu suchen, sondern nach dir. Освящай наш характер, Господь. Herr, heilige du unser Charakter. Что есть масса благословения. Denn es gibt Massen von Segnungen. Которые идут за людьми, которые знают тебя. Die den Menschen nachfolgen, die dich kennen. Но которые не ищут чудес. Aber die nicht nach Wunder suchen. Спасибо, Дух Святой. Danke dir, Heiliger Geist. Ты такой простой. Du bist so einfach. Такой простой, такой смиренный. Du bist so einfach und so demütig. Ты в жизни простых и смиренных людей. Du bist in den Menschen, die einfach sind und demütig sind. Которые следуют за Иисусом, даже если они что-то не понимают. Die Jesus trotz allem nachfolgen, auch wenn sie was nicht verstehen. Да, которые говорят: «О, Бог, за кем нам еще идти?» Die sagen: «О, Gott, wem sollen wir sonst nachfolgen?» Ты имеешь глаголы вечной жизни. Du hast die Worte des Lebens. Да, и мы хотим слов Твоих, Господь. Und wir wollen mehr von deinen Worten. Твоей жизни у нас. Von deinem Leben in uns. Давай мы встанем. Lass uns aufstehen. Характеры. Charaktere. В Духе Святом. Im Heiligen Geist. Как мы пели, пусть наше сердце станет мягкое. Wie wir gesungen haben, unser Herz soll weich werden. Да, mach es weich, forme uns. О, Господь. Освящай, Господь, нас. Heilige uns, Herr. И пусть мягкое будет каждое сердце. Und jedes Herz soll weich werden. Готовое учиться. Bereit zu lernen. Готовое смиряться. Bereit zu demütigen. Готовое слышать и слушать. Bereit zu hören und gehorsam zu sein. Подними свои руки, Господи. Strecke deine Hände zum Herrn. Папа, спасибо тебе. Papa, danke dir. За этот шкаф веры. Für diesen Schrank des Glaubens. И мы проходим через него. Und wir gehen hindurch. Мы не живем в этом шкафу. Wir leben nicht in diesem Schrank. Мы проходим и получаем то, о чем мы просим. Wir gehen hindurch und bekommen das, worüber wir gebetet haben. Спасибо за силу ответов. Danke dir, Vater, für die Kraft der Gebete, die geantwortet worden sind. Спасибо за ответы по вере. Danke dir für die Antworten nach dem Glauben. За силу жизни. Für die Kraft des Lebens. Через причастие. Durch das Abendmahl. Через слово. Durch dein Wort. Через общение друг с другом. Durch die Gemeinschaft miteinander. Дух Святой, спасибо. Heiliger Geist, danke dir. Спасибо тебе. Danke dir. Скажи, поведи меня, Господь. Sag mit mir, Herr, leite mich. Поведи Führe меня. Mich. Führe mich. В этот магический мир веры. Führe mich in diesen magische Welt des Glaubens rein. Проведи меня через мой шкаф. Führe mich hindurch durch meinen magischen Schrank. Спасибо за этот ключ веры, Господь. Danke dir für diesen Schlüssel des Glaubens, Herr. Спасибо за новые просторы. Danke dir für die neuen Felder, für die neuen Weiten, которые открываются передо мной. Die vor mir sich eröffnen. Спасибо, Бог. Danke dir, Gott. Я буду учиться. Ich werde lernen. Я буду следовать за тобой. Ich werde dir nachfolgen. Я буду жить в смирении. Ich werde in Demut leben. В простоте. In Einfachheit. Избегая всякого лукавства. Und werde jede Listigkeit meiden. Избегая гордыни. Ich werde Stolz meiden. Которая ведет в пагубу. Was zum Verderben nur führt. Спасибо, Дух Святой. Danke dir. Heiliger Geist, forme uns. Дух Святой. Ode mangiar da giosa rifare. Lass uns das nochmal singen. Давай мы сейчас поем. Einmal. Один раз еще споем.